Ihr hört Framats musikalisches Fundbüro. Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Mit Herman Foster, Stanley Jordan, Joe Pass, J.J. Jackson, Ronnie Self, Gene Vincent, Bill Monroe, Kokomo Arnold, B.B. King, Pee Wee Creighton, Driftin' Slim, Django Reinhardt, Muriel Anderson und Count Basie und Oscar Peterson. Thank you. Im Dezember 1974 trafen sich die beiden Pianisten Count Basie und Oscar Peterson, um zusammen mit Freddie Green an der Gitarre, Louis Belson am Schlagzeug und Roy Brown am Kontrabass das Album Satch and Josh aufzunehmen. Zur Eröffnung hörten wir ihre gemeinsame Komposition Burnin'. Beide Pianisten waren recht unterschiedlich, manchmal sogar das Gegenteil voneinander. Basie, 1904 geboren und damit 21 Jahre älter, war in erster Linie Orchesterleiter und dann erst Pianist, oft auch auf einer etwas minimalistischen Art. Deswegen wurde sein Können auf dem Piano manchmal etwas unterschätzt. Oscar Peterson dagegen glänzte durch Virtuosität und war eher für seine Arbeit in kleineren Besetzungen berühmt. Berühmt, ja, das heißt, über die Grenzen einer Jazz-Hörerschaft waren beide bekannt. Dave Brubeck und Duke Ellington waren ebenfalls nicht Jazz-Fans ein Begriff, und das kann man da, dieser Bekanntheitsgrad kann man in etwa gleichsetzen. Pianist Herman Foster dagegen war nur den Hörern bekannt, die sich dann wirklich näher mit Jazz und speziell mit dem Jazzpiano auseinandergesetzt haben. 4 eigene Alben, 3 davon Anfang der 60er Jahre und eines 1984. Das bieten die Beatles natürlich nicht allzu große Präsenz. Am bekanntesten ist Herman Foster dann doch für seine häufige Zusammenarbeit als Sideman vom Altsaxophonisten Lou Donaldson. Das war seit 1957 der Fall und dann immer mal wieder in den 60ern bis in die frühen 80er Jahre hinein. Wir hörten das Herman Foster Trio aus den 80ern mit Smoke Gets in Your Eyes. Wir bleiben im Jazz, wechseln aber das Instrument. Vom Piano geht's zur Gitarre. Stanley Jordan mit dem Standard Willow Weep For Me und Joe Pass ebenfalls mit einem Standard Cherokee. Thank you. Jordan, wie auch Chopins, können ohne Einschränkungen als Virtuosen bezeichnet werden. Cherokee von Chopins stammt sogar vom Album. Virtuoso, für meinen persönlichen Geschmack übertreibt es Chopins hier etwas mit seiner Fingerfertigkeit auf Cherokee. Fast ein Showing-off, ein Stück Cherokee, das ich eigentlich sehr schätze. Weniger ist manchmal doch mehr. Willow Weep for Me ist ein anderer Lieblingsstandard von mir, den höre ich auch sehr gerne und schätze ihn. Stanley Jordan, der für sein Tapping, also sein Spielen mit zwei Händen auf dem Griffbrett bekannt ist, hatte ein tolles Arrangement gemacht, perfekt umgesetzt. Eine erwähnenswerte Zusatzinfo: Stanley Jordans Instrument ist nicht etwa in Standardstimmung gestimmt, sondern in reinen Quarten. Genug des Jazz. Erst einmal J.J. Jackson, ein US-Soul-Sänger, nahm in England in den mittleren 60er Jahren einige Platten mit britischen Musikern auf. Das kam gar nicht so oft vor. Ich glaube, das war in dem Fall sogar das Debüt. Zwei davon präsentiere ich jetzt in Framers musikalisches Fundbüro. Zuerst I Dig Girls, gefolgt von Come See Me, einem Titel, den dann die Pretty Things coverten und für meinen Geschmack erst zum Klassiker machten. Musik Yes, I did, girls. Big or small, short or tall, I dig them all. I dig girls back on the farm or in the city. In any old town, they show up pretty. Doing a dance or baking a cake. Riding or walking, they're simply great. I dig girls. Dog. Teaching them, making them laugh or cry. Watching them wiggle as they walk by. I dig girls. Yes, I dig girls. Big or small, short or tall, I love them all. Yeah, I dig girls. They're made to please, sweet as a plum. No matter where they may be from. It's about them. I dig girls. Yeah, I dig girls. Big or small, short or tall, I love them all. Yeah, I dig girls. I dig Maxine, Francine, Pat, Hazel, Mabel, Charlene, Abilene. Yeah, I dig girls, including little Annabelle. Oh, big or small, but most of all, they dig. Someone to hold you tight, and you need someone to treat you right. Yeah, I'm your man. Get all lonely and you got it real bad, you can come and see me, child, and I'll make you feel glad. Yeah, 'cause I'm your man, baby. I'm your man, girl. I'm your man, baby. I'm your man, yeah. So if you wanna be my pussy, you got to show me where it's at. I'm your man, baby. Ich hatte schon den Begriff Standards erwähnt. Die gibt es natürlich nicht nur im Jazz, sondern auch in anderen Genres. Rocky Road Blues ist so ein Standard, je nachdem, wie eng man Verwandtschaft, also musikalische Verwandtschaft, definiert, kann entweder Bluegrass-Mandolinist Bill Monroe oder sogar schon der Blues-Gitarrist Kokomo Arnold als Urheber angesehen werden. Also Kokomo Arnold, das war noch mal fast 10 Jahre vor Bill Monroe in den 30ern. Es folgen jetzt 4 sehr unterschiedliche Versionen von Rocky Road Blues in der Reihenfolge: Ronnie Self, Gene Vincent and the Blue Caps, Bill Monroe und dann schließlich Kokomo Arnold. Well, I woke up this morning with the blues all around my face. I woke up this morning with the blues all around my face. I didn't have nobody to hold my aching head. Well, the road of the rock won't be rocking long. Yes, that road of the rock can't be rocking long. Some mean daddy stole my gal and gone. But it won't be rocking long. Ah, this old road is rocking, but it won't be rocking long. Ooh, another man got my baby and gone. Well, I got the blues on my wagon, the soles are right out of my shoes. Oh, I got the blues on my wagon, the soles right out of my shoes. My baby ran away and left me with the dog on blue. Well, the road is rocky, but it won't be rocky long. long. Say, I've been catching the devil ever since my good gal been gone. Say, my mama, she told me, Lord, when I was quite a child. Say, my mama told me, Lord, when I was quite a child. Son, you must always remember, Lord, that you was born to die. I've got so many wagons, till I done cut that good road down. Now I got so many wagons, till I done cut that good road down. Caught a little woman that I've been loving, said you do not even want me around. Said she won't write me no letters, she won't send me no telegram. Said she won't write me no letters, and she won't send me no telegram. She's just a hard-headed woman, and she don't even give a damn. Now I'm gonna smoke my reefer, drink my good champagne and wine. Now I'm gonna smoke my reefer, drink my good champagne and wine. Say, I ain't gonna let these hard-headed women make me lose my mind. Nach Blues von Kokomo Arnold aus den 30er Jahren begeben wir uns mit B.B. King und seinem Instrumental House Rocker Boogie Rock von 1955 in die Rhythm and Blues Gefilde. Hört man sich dieses Instrumental an und vergleicht es mit B.B. Kings Gitarrenspiel von den späten 60er Jahren an. Und darüber hinaus stellt man fest, dass man in den 50er Jahren bei ihm zum Teil noch die einzelnen Komponenten erkennen konnte, aus denen sich sein späterer Stil speiste. Natürlich hört man T-Bone Walker heraus, aber auch Charlie Christian, Carl Hogan von Louis Jordan und Django Reinhardt. Später verschmolz das dann alles zu einem eigenen Stil, der wiederum andere Gitarristen beeinflusste. Danach hören wir den 1914 geborenen Sänger und Gitarristen Pee Wee Creighton aus Texas, der Ende der 40er Jahre, Anfang der 50er Jahre für 2-3 Jahre die bestimmende Figur in Sachen Gitarre an der Westküste wurde. Natürlich nach T-Bone Walker, bis dann B.B. King, Lowell Foulson, Gate Moss Brown und Co. ihm den Rang abliefen. Hurry Hurry wurde von Pee Wee Creighton so Anfang der 50er Jahre für das Imperial Label eingespielt, eher New Orleans Rhythm and Blues im Stil von Guitar Slam. Altersmäßig lag Elmon Mickels, Jahrgang 1919, zwischen Pee Wee Creighton und dem 1925 geborenen B.B. King. Stilistisch war der Musiker aber mit seinem Down-Home-Blues deutlich näher noch am Country-Blues, der so gut wie keine Jazz-Einflüsse aufwies. Jackson Blues wurde 1966 von Elmon Mickels als Driftin' Slim aufgenommen. Driftin' Slims Harmonikaspiel war deutlich vom Spiel von John Lee Sonny Boy Williamson geprägt, also dem ersten Sonny Boy. Und er klingt auch ein bisschen wie Billy Boy Arnold, der ebenfalls gleiche Einflüsse hatte. Thank you. got a letter from my baby. Station, 'cause she was coming home to stay. Train number 2, on track number 3. It's the train that's bringing baby, my baby home to me. Ende hatte nicht nur diese Aufnahme von Drifting Slim. In den 70er Jahren musste er seine musikalische Laufbahn wegen seines labilen Zustandes auch ziemlich abrupt beenden. Django Reinhardt wurde ja schon als einer der Einflüsse von B.B. King erwähnt. Eine gute Gelegenheit, jetzt Musik von ihm folgen zu lassen. Django's Blues wurde Ende der 40er Jahre schon elektrisch verstärkt eingespielt. Thank you. Zum Ende von Framats musikalisches Fundbüro kommt die Harfengitarristin Muriel Anderson nicht nur auf diesem vielseitigen Instrument zu Wort, sondern darüber hinaus als Sängerin von Sur les ciels de Paris, einem Chanson, das Juliette Gréco 1951 gemacht hatte. Die Aufnahme von Muriel Anderson stammt von 2020. Interessant zu erfahren, dass Muriel Anderson häufig mit dem Gitarristen Stanley Jordan zusammenspielt. Den hatte ich ja relativ am Anfang dieser Sendung bzw. Folge mit Willow Weep For Me im Programm. Das war Framats musikalisches Fundbüro. Mein Name ist Frank Matthias. Danke für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal und nun viel Spaß mit Muriel Anderson, Under the Skies of Paris oder Under Paris Skies, beziehungsweise im Original Sur les ciels de Paris. Viel Spaß. Pardonner et la fin d'un grand ciel.